zur Einführung in die siebente Auflage. Im Sommer 1919 übergab mir der Verband gegen Überhebung des Judentums e.V. die Schrift des russischen Professors Sergei Nilus, das Große im Kleinen und der Antichrist als naheliegende staatsrechtliche Möglichkeit, in der dritten Auflage von 1911, in welcher sich die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion befinden. Dazu erhielt ich eine deutsche Übersetzung und den Auftrag, diese Protokolle in einer Form herauszugeben, die mir angemessen erschiene. Ich hatte also völlig freie Hand. Als ich die Schrift gelesen hatte, erkannte ich sofort, dass die Judenschaft die Echtheit bestreiten und in dem großen Kreise jener harmlosen Deutschen, welche die Judenfrage auch heute noch nicht begreifen wollen, Zustimmung finden würde. Ich traf deshalb unter den zahlreichen Urkunden aus Vergangenheit und Gegenwart, welche den jüdischen Volkscharakter beleuchten, meine Auswahl und stellte aus ihnen eine Einleitung zusammen. Sie liefert den Beweis, dass der Inhalt der Protokolle vollständig der jüdischen Eigenart entspricht. Bei dieser neuen Ausgabe muss ich aus Mangel an Raum auf die Wiedergabe verzichten, ich hoffe aber, dass wir bald wieder eine vollständige Ausgabe drucken können. Bei der vierten Auflage schloss ich dieser Beweiskette noch ein wichtiges Glied an, den Judenbrief von Toledo, den ich auch jetzt beifüge. Schon vor Jahren sagten uns Russen, die Aufsätze über den Zusammenhang zwischen Judenschaft und Freimaurerei in unserer Zeitschrift auf Vorposten müsse durch die Protokolle der Weisen von Zion von Sergei Nilus ergänzt werden, die in eingeweihten Kreisen schon seit fast zwei Jahrzehnten bekannt wären. Niemand konnte uns aber dieses Buch verschaffen, stets erhielten wir die Antwort, die verschiedenen Auflägen wären bereits längst vergriffen. Erst im Herbst 1918 brachte uns ein Deutsch-Russe ganz zufällig das Buch aus Moskau mit, gleich darauf erhielten wir von zwei anderen Seiten eine ähnliche Schrift in zwei Ausgaben. Es handelt sich um Vorträge, in welchen die verschiedenartigsten staatsrechtlichen Fragen erörtert werden. Die Richtlinien der Weisen von Zion hängen mit der zionistischen Bewegung zusammen. Dr. Theodor Herzl, der bis dahin in der nichtjüdischen Welt wenig bekannt war, veröffentlichte im Frühjahr 1896 durch die Breitensteinsche Buchhandlung in Wien eine Schrift »Der Judenstaat«, in welcher die Lösung der Judenfrage scheinbar versucht wurde. Herzl stellte damals die Forderung, in Palästina oder Argentinien solle ein Judenstaat gegründet werden, um solchen Juden, welche sich bei ihren Wirtsvölkern nicht eingliedern, assimilieren wollten, die Möglichkeit zu bieten, ihr Volkstum in einem jüdischen Staate zu betätigen. Er forderte damals bereits eine Arbeitsschicht von 7 Stunden. Der 7-Stunden-Tag brauchen wir als Weltsammelruf für unsere Leute, die ja frei herankommen sollen. Es muss wirklich das gelobte Land sein. Wahrscheinlich schwebte Herzl zu jener Zeit schon der Weltarbeitstag vor. Herzl schrieb, die Juden hätten gewiss manche Fehler, die dem allgemein verbreiteten Antisemitismus Nahrung geben. Er erkenne die Gefahr für sein Volk, die darin läge, dass die Juden einerseits die Unteroffiziere aller revolutionären Parteien seien und andererseits den Hauptbestandteil der furchtbaren internationalen Geldmacht bildeten. Die Juden könnten nicht in anderen Völkern aufgehen, wenn auch einzelne Glieder von ihrem Volkskörper abfielen. In der Tat hat die Judenschaft nicht erst seit unserer Zeitrechnung, sondern schon 1000 Jahre vorher bewiesen, dass solche Eingliederung und Aufsaugung, die bei arischen Völkern zwanglos erfolgt, für sie unmöglich ist. Herzl gewann durch seine Vorschläge nicht nur den charaktervollen Teil des eigenen Volkes, er fand auch Beifall in nichtjüdischen Kreisen. Das offene und freudige Bekenntnis zum Judentum bildete einen wohltuenden Gegensatz zu den verlogenen Beteuerungen der freisinnigen Juden, die sich als Deutsche, Franzosen oder Engländer ausgeben und dabei doch ihren Wirtsvölkern ebenso fremd gegenüberstehen wie die in diesem Punkt der ehrlichen Zionisten. Freilich ahnen nur wenige Nichtjuden, dass der Judenstaat nicht das Endziel jüdischer Begehrlichkeit ist, sondern nur als Mittel dienen soll, um die seit Jahrtausenden von ihren Propheten verheißene Weltherrschaft zu erlangen. Das neue Reich Zion soll den überschießenden Teil armer Juden, besonders aus Russland, aufnehmen, damit diese den jüdischen Gemeinden nicht länger zur Last fallen. Darüber hinaus aber soll dieser Judenstaat später die Hausmacht des jüdischen Herrn der Welt bilden. Die Außenwelt ließ sich durch die zionistische Kriegskunst irreleiten. Erst die Richtlinien der Weisen von Zion lieferte den Schlüssel zu dem großen Kriegsplane der jüdischen Führer. Die russische Regierung hat den Beteuerungen der Zionisten nie getraut. Sie kannte die blutigen Wege, auf denen die Judenschaft seit Jahrtausenden wandelt. Sie wusste, wer die Morde ihrer Fürsten und Großwürdenträger veranlasst hatte, wusste auch, dass die Juden und Freimaurer den im 18. Jahrhundert in die Tat umgesetzten Plan, alle Throne und Altäre zu stürzen, weiterverfolgten. Als daher in den Zeitungen bekannt wurde, dass die Zionisten im Herbst 1897 eine Tagung in Basel abhalten wollten, um die Errichtung eines Judenstaates in Palästina zu beraten, schickte der Leiter des russischen Geheimdienstes im Ausland, Radschowski, in Paris einen Späher dorthin, wie uns ein Russe mitteilte, der lange Jahre eine leitende Stelle in einem Ministerium in Petersburg bekleidete. Dieser Späher bestach einen Juden, der das Vertrauen der obersten Leitung genoss und am Schlusse der Tagung den Auftrag erhielt, die Richtlinien, von denen natürlich nichts in die Öffentlichkeit gedrungen war, nach Frankfurt am Main zu bringen, wo die am 16. August 1807 gegründete Judenloge mit dem vielsagenden Namen zur aufgehenden Morgenröte seit einem Jahrhundert die Verbindung mit dem Großoriente von Frankreich unterhält. Diese Reise bildete eine prächtige Gelegenheit für den geplanten Verrat. Der Bote übernachtete unterwegs in einer kleinen Stadt, wo der Russe ihn mit einer Schar von Schreibern erwartete. Diese fertigten über Nacht die Abschriften an. Die Sitzungsberichte sind deshalb vielleicht nicht vollständig. Die Leute haben abgeschrieben, was sie in einer Nacht schaffen konnten. Die Urschrift ist französisch. Unser Gewährsmann behauptet, die Abschriften wären an das russische Ministerium des Inneren abgeliefert und später dem Professor Sergei Nilus zur Übersetzung anvertraut worden. Die beiden Herausgeber der Richtlinien deuten andere Wege an, auf welchen sie in ihren Besitz gelangt seien. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie so schreiben mussten, um die Beteiligten der Rache Judas zu entziehen. Der russische General Kurlow, der 1910 erster Beamter im russischen Ministerium des Inneren war und dort die Akten über die Geheimnisse der Weisen von Zion eingesehen hatte, teilte uns mit, er hätte eines Tages Radschkowski, der damals bei Petersburg wohnte, zu sich entboten, weil er zu wissen wünschte, wie Radschkowski in den Besitz der Papiere gelangt sei. Dieser erwiderte, er hätte nicht alle Einzelheiten mehr im Kopfe, weil inzwischen 12 Jahre vergangen wären. In seiner Wohnung lägen jedoch genaue Aufzeichnungen darüber. In 2 bis 3 Tagen würde er ausführlichen Bericht erstatten. Radschkowski wurde entlassen und Kurlow sah ihn nicht wieder. Nach 3 Tagen war Radschkowski plötzlich verschieden. Die Ursache seines Todes konnte nicht ermittelt werden. Während der Unterredung Kurlows mit Radschkowski standen die Türen zu 2 Nebentüren offen. Sie konnten deshalb wohl dort gehört werden. General Kurlow ist überzeugt, dass Radschkowskis Tod mit seinem Auftrage zusammenhängt. Der Verstorbene hat das Geheimnis jedoch nicht mit ins Grab genommen. Sein Nachfolger in Paris kennt den Fall auch. Außerdem sollen sich genaue Aufzeichnungen an einem sicheren Orte befinden. Im Jahr 1905 erschienen fast gleichzeitig 2 Ausgaben der Richtlinien. Nilus nahm sie in die 2. Auflage seiner Schrift »Das Große im Kleinen« und der Antichrist als naheliegende staatsrechtliche Möglichkeit auf und der Schriftsteller Georg Butmi ließ sie unter der Aufschrift »Die Wurzel unserer Übel« drucken. Am Schlusse schreibt Butmi, Übersetzung aus dem Französischen am 9. Dezember 1901. Danach scheint diese Schrift schon 1901 erschienen zu sein. Von der Butmischen Schrift kamen 1906 und 1907 neue Ausgaben heraus. Letztere hat die Aufschrift »Die Feinde des Menschengeschlechtes«. Sie wurde in der Taubstummenanstalt zu Petersburg gedruckt und trägt den Vermerk 4. Ausgabe. Von der Schrift von Nilus erschienen 1911 die 3. und 1917 die 4. Auflage. Nilus teilte mir durch einen gemeinsamen Bekannten kürzlich mit, er hätte schon 1899 und 1900 handschriftliche Vervielfältigungen der Richtlinien an Freunde verteilt. Außerdem wurde sie bald darauf in der Zeitung Moskowska Filomosti in Moskau veröffentlicht. Die Bücher von Nilus und Butmi schienen auf den ersten Blick ganz verschieden zu sein, weil die Übersetzer die Vorträge in verschiedener Reihenfolge bringen. Nilus teilte sie außerdem in 24 Abschnitte ein und Butmi nach der französischen Vorlage in 27 Abschnitte. Butmi gruppierte auch die Ausgabe von 1907 anders als die von 1905. Diese Verschiedenheiten sind jedoch nur äußerlich, alle russischen Ausgaben zeigen den gleichen Geist. Der Verband gegen Überhebung des Judentums besitzt von den alten russischen Ausgaben die Schrift von Nilus aus dem Jahre 1911, deren Übersetzung ich benutzt habe, ferner die Ausgaben der Schrift von Butmi von 1905 und von 1907. Außerdem stellte mir eine Verwandte des Professor Nilus seine Ausgabe von 1917 zur Verfügung. 2 neue russische Ausgaben kamen 1920 auf den Markt. Die erste erschien im Maihefte der Monatsschrift Der Lichtstrahl in Berlin. Sie ist ein Neudruck der Schrift von Nilus aus dem Jahre 1911. Die 2. wurde in der Krim gedruckt. Ihr Verfasser, der sich unter dem Federnamen Ovod einführte, versprach darin eine Veröffentlichung der Protokolle von Alauchta. Ich habe von diesem Werke aber nichts mehr gehört. Über den Verfasser der Richtlinien war lange Zeit nichts bekannt. Ein flüchtiger Blick zeigt zwar schon, dass hier die Weisheit von Jahrhunderten angesammelt ist, aber schließlich muss doch jemand sie niedergeschrieben haben. In der 218. Nummer der Zeitschrift La Vie France, die in Paris erscheint, schrieb Frau L. Frey im April 1921 einen Aufsatz Sur l'authenticité des protocoles Achat Ha'am et le Sionisme, in welchem sie den Zionistenführer Asher Ginzburg, genannt Achat Ha'am, als Verfasser der Richtlinien bezeichnete. Der Name dieses Juden war bis dahin in der nichtjüdischen Welt unbekannt, umso besser kannten ihn freilich die Zionisten. The Jewish Encyclopedia bringt ein Bild dieses seltsamen Mannes und singt sein Lob in zwei langen Spalten. Ginzberg wurde am 5. August 1856 in Skwira bei Kiew geboren, besuchte als kleiner Junge die Talmudschule und zeichnete sich dort durch hervorragende Veranlagung aus. Er lernte schon mit 8 Jahren Russisch und Deutsch, später Spanisch, Lateinisch, Geschichte und Mathematik. Im Jahre 1882 besuchte er Wien und im Winter 1883 bis 1884 kam er zum ersten Male nach Berlin. Im April 1884 fuhr er nach Odessa, das er schon kannte. Dort wurde er Mitglied des Zentralausschusses der Shovevai Zion, Freunde Zions, einer Gesellschaft, aus welcher sich der zionistische Gedanke entwickelt hat. Im nächsten Jahre kehrte Ginzberg für kurze Zeit nach Gopischitsa zurück, wo seine Eltern seit 1868 wohnten, siedelte 1886 aber ganz nach Odessa über. Hier gründete er eine geheime Zionistenliga unter dem Namen Bene Moshe, an deren Spitze er trat. Nach der Angabe von L. Frey hätte Ginzburg zu jener Zeit die Richtlinien in hebräischer Sprache entworfen und seinen Bundesbrüdern vorgetragen. Für den ersten Zionistenkongress, der im August 1897 in Basel stattfand, hätte er eine französische Übersetzung angefertigt, weil Theodor Herzl, Max Nordau und andere hervorragende Zionisten die hebräische Sprache nicht genügend beherrschten. Der gedruckte Bericht über diesen Kongress enthält allerdings kein Wort über die Richtlinien. Ginzberg ist bei diesen öffentlich geführten Verhandlungen aber gar nicht aufgetreten, sein Name steht nur in der Anwesenheitsliste. Nun ist kaum anzunehmen, dass ein so bedeutender Zionistenführer, dessen Werke in der jüdischen Welt längst Aufsehen erregt hatten, von Odessa nach Basel nur gereist wäre, um die oft recht langweiligen Auseinandersetzungen anzuhören, die dort öffentlich stattfanden. The Jewish Encyclopedia bezeugt auch ausdrücklich, in August 1897, he took part in the Zionist Congress of Basel, but opposed most of the ideas expressed by Dr. Herzl. Davon steht kein Wort in dem offiziellen Berichte, es müssen also geheime Sitzungen stattgefunden haben, bei denen die Richtungen Herzl und Ginzberg aufeinanderplatzten. Verschiedene Blätter in Frankreich, England, den Vereinigten Staaten und schließlich in Deutschland übernahmen die Angaben aus der Vie France. Sie erschienen auch in der 39. Nummer des Völkischen Beobachters in München vom 19. Mai 1921 und in der 95. Nummer des Deutschen Tageblattes in Berlin vom 23. August 1921. Asher Ginzberg strengte gegen die Schriftleiter des Völkischen Beobachters und gegen den Grafen Reventlow die Beleidigungsklage an. Der jüdische Rechtsanwalt Dr. H. Strauß II. In München, der als Vertreter von Asher Ginzberg auftrat, besaß die Frechheit, in beiden Fällen wegen verleumderischer Beleidigung zu klagen, obgleich er als Rechtskundiger wissen muss, dass eine Verleumdung nur vorliegt, wenn eine Unwahrheit wider besseres Wissen behauptet wird. Der Rechtsanwalt Strauß II. Musste aus den angeführten Aufsätzen wissen, dass die Mitteilung der Zeitschrift La Vie France entstammt. Die Judenschaft hat seit dem Zusammenbruch unseres Obrigkeitsstaates zahlreiche Rechtsstreitigkeiten unternommen und bei einigen auch Glück gehabt. Die Schriftsätze der jüdischen Anwälte wimmeln seitdem von Beleidigungen. Asher Ginzberg klagte in beiden Fällen von London aus. Da dieses nur ein geografischer Begriff ist, so stellten die angeschuldigten Parteien bei Gericht den Antrag, Kläger solle zunächst seine Wohnung angeben. Außerdem verlangten sie die Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit. Das Amtsgericht in München leistete diesem Antrage Folge. Es verlangte die Angabe der Wohnung des Klägers und einen Kostenvorschuss von 8.000 Mark. Darauf zog der Anwalt Ginzbergs die Klage mit der Begründung zurück, sein Auftraggeber sei nach Palästina übergesiedelt. La Vie France hatte allerdings vor einigen Monaten berichtet, der Zionistenführer sei in Jerusalem eingezogen und dort mit fürstlichen Ehren empfangen worden. Die Klage gegen den Grafen Reventlow schwebt seit Monaten, das Gericht hat noch keinen Entschluss gefasst. Es ist sonderbar, dass Ginsberg nicht gegen La Villefranche oder gegen Frau L. Frey klagte. Wenn er wirklich zu Unrecht als Verfasser der Richtlinien bezeichnet wurde und dieser Behauptung ernstlich entgegentreten wollte, dann musste er die Quelle aufsuchen. Das tat er nicht. Er klagte nicht einmal gegen die Zeitung auf Vorposten, denen die Angeschuldigten die Neuheit entnommen hatten. Ginsberg gründete seinen Geheimbund Bene Moschee 1899, weil ihm Wege und Ziel der gemäßigten Chauvevaille Zion nicht zusagten. Die Gesellschaft hatte ihr Hauptquartier in der Wohnung Ginsbergs in der Jamskaya-Straße. Sie bestand anfänglich nur aus seinen vertrautesten Freunden, zu denen die Juden Ben Anigdor, Zahlmann, Epstein und Levin Epstein gehörten. Außerdem befand sich darunter ein Jakob Eisenschmidt, der als Werber unter die russischen Juden ging, um sie für die Richtlinien der Bene Moschee zu gewinnen. Die Gesellschaft verbreitete sich schnell über Russland. Sie gründete Logen unter den Namen Liskot in Russland, Rumänien und Galizien. Zweigverbände wurden in Deutschland, Frankreich, England und Palästina errichtet. Die russische Regierung verbot die Bene Moschee zur Zeit des ersten Zionistenkongresses. Die Juden gründeten darauf sofort eine neue Gesellschaft, B'nai Zion, die genehmigt wurde. Asher Ginsberg siedelte bald nach der Auflösung der Bene Moschee nach London über. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt geworden, indessen liegt die Vermutung sehr nahe, dass er vielleicht fürchten mochte, die russische Regierung würde seinen Namen mit den inzwischen entdeckten Richtlinien in Verbindung bringen. Dann hätte er wohl Bekanntschaft mit Sibirien gemacht. In London trat er als Vertreter des Teehauses K. Wysotsky auf. Er wohnte dort in einem bescheidenen Heim in der Vorstadt Hempstead, Glenmore 12. Sollte die Angabe seines Anwaltes richtig sein, so hätte Ginsberg sein Hauptquartier nunmehr dauernd nach Palästina verlegt. Dort ist er wohl bekannt, hat er doch schon 1891, 1893, 1900 und 1912 in Jerusalem gewirkt. Die Juden versuchen jetzt, Ginsberg als einen harmlosen Philosophen hinzustellen, der gar nicht imstande wäre, die Richtlinien der Weisen von Zion aufzustellen. Ginsberg schrieb allerdings talmudisch-philosophische Bücher, seine Haupttätigkeit entwickelte er jedoch auf politischen Gebiete. Die jüdische Geschichte lehrt, dass gerade die Philosophen dieses Volkes oft gleichzeitig Umstürzler waren. Das beste Beispiel bietet der Fall Akiba ben Yosef. Dieser jüdische Schriftgelehrte, der ums Jahr 50 nach Christus geboren und etwa 132 nach Christus als Hochverräter hingerichtet wurde, begann seine politische Laufbahn damit, die jüdische Gesetzesüberlieferung niederzuschreiben. Damit legte er den Grund für die Mischna. Diese wissenschaftliche Tätigkeit hielt Akiba jedoch nicht davon ab, den ersten Bolschewistenhäuptling Bar Kocheba, der den blutigen Aufstand der Juden unter der Regierung Kaiser Hadrians anzettelte, mit Rat und Tat zu unterstützen. Er erklärte den Räuberhauptmann für den Messias, unternahm zahlreiche Reisen für ihn und gründete geheime Bünde, von denen aus das Volk aufgewiegelt wurde. Die Römer bestraften den Verbrecher schließlich mit dem Tode. Der Bar Kocheba-Aufstand, der in manchen Einzelheiten an die Gräueltaten der Juden in Russland erinnert, ist den Nichtjuden kaum bekannt, da sie im Geschichtsunterricht nichts darüber erfahren. Der Name Akiba ist ihnen dagegen geläufig durch das Trauerspiel Uriel Acosta von Gutzko, das Salomon Rubin in Wien 1856 ins Hebräische übersetzte. Darin spielt ein Rabbi Ben Akiba eine Rolle, der bei jeder Gelegenheit das Wort gebraucht, alles schon da gewesen. Dieser Gedanke steht bereits im Alten Testamente, Prediger Salomon 1,9, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Ein ebenso lehrreiches Beispiel finden wir in der Vorgeschichte des Umsturzes von 1789. Es ist bekannt, dass Adam Weishaupt 1776 in Ingolstadt den Illuminatenorden gründete, weil der Freimaurerorden ihm nicht tatkräftig genug vorging. Die Schriften, welche 1786 in Landshut bei dem Illuminatenregierungsrat Zwack beschlagnahmt und auf Befehl des Kurfürsten von Bayern 1787 zur Abschreckung gedruckt wurden, zeigen, dass der Orden den Zweck verfolgte, die Fürsten zu stürzen, die Religion zu zerstören und eine Selbstregierung einzuführen. Über die Mittel zur Beseitigung unbequemer Persönlichkeiten geben die bei dieser Gelegenheit gefundenen Rezepte, nach denen Aqua Tofana und andere Gifte hergestellt werden, deutliche Winke. Ich darf wohl daran erinnern, dass die Ermordung Ludwigs XVI. Und Maria Antoinettes nach dem Zeugnisse des Kardinals Mathieu das der Univers am 7. April 1875 veröffentlichte, bei einer Zusammenkunft von Illuminaten, Freimaurern und Martinisten in der Nähe von Frankfurt am Main im Gartenhause eines Freiherrn von Leonardi, der den Ordensnamen Anacharsis führte, im Jahr 1785 beschlossen wurde. Die Ermordung König Gustavs III. Von Schweden und des Kaisers Leopold II. Von Deutschland dürfte auch wohl von den Illuminaten veranlasst worden sein. Es wurde hier und da behauptet, Adam Weishaupt hätte jüdisches Blut. Dagegen spricht der Umstand, dass sein Vater als Professor der kaiserlichen Institutionen und des Privatrechtes nach dem durchaus katholischen Ingolstadt berufen und dass Adam hier bei den Jesuiten erzogen wurde. Außerdem besitze ich drei Bilder von Weishaupt. Das erste wurde von dem vor 26 Jahren neu gegründeten Illuminatenorden nach einem alten Sticher auf einem Werbeblatte gedruckt. Das zweite befindet sich in der Geschichte des Illuminatenordens von Leopold Engel, der den Orden wieder ins Leben rief. Es ist eine Schwarzmalerei auf einer Tasse. Das dritte und letzte Bild ist ein Kupferdruck nach einem Gemälde von C.K. Mansinger in dem Taschenbuche für Freimaurer auf das Jahr 1799, das bei Johann August Aue in Köthen gedruckt wurde. Diese Bilder enthalten keinen jüdischen Zug. Nase, Augen, Kinn und ganz besonders die fein geschnittenen Lippen sind rein arisch. Und doch scheint jüdischer Geist diesen Umstürzler vergiftet zu haben. Frau L. Frey, der wir die Nachricht verdanken, dass Ginsberg wohl der Verfasser der Richtlinien sein dürfte, wies auf eine Verbindung zwischen Weishaupt und dem Juden Wessely hin. Auch dieser Name ist in der arischen Welt kaum bekannt. Vergeblich sucht man ihn im Brockhaus, Meyer oder Herder. The Jewish Encyclopedia kennt ihn dagegen genau. Sie würdigt seine Tätigkeit auf zwei Spalten und bringt ein Bild mit dem charakteristischen Judenkopfe. Wir ersehen dort, dass Naftali Hirtz, Hartwig Wessely, 1725 in Hamburg geboren wurde und am 28. Februar 1805 dort starb. Ein Vorfahre von ihm, Josef Reis, floh 1648 aus Podolien nach Holland. Von dort wanderte er mit seinem jüngeren Sohn Moses nach Wesel und legte sich hier höchst unverfroren den Namen Wessely bei. Im Tempel zu Wesel befinden sich rituelle Schmuckstücke, welche er der Tempelgemeinde geschenkt hat. Josef Reis, der Weselaner, war als vorsichtiger Geschäftsmann Hoflieferanten eines Prinzen von Holstein, auf dessen Veranlassung er nach Glückstadt übersiedelte. Dort gründete er eine Waffenfabrik, alles schon dagewesen. König Friedrich VI. Von Dänemark benutzte den gerissenen Juden als Unterhändler in Hamburg, wo er auch Aufträge Peters des Großen ausführte. Wenn Moses Wessely noch lebte, wäre er vielleicht Außenminister des deutschen Volksstaates geworden. Der Enkel Naftali Hirtz Wessely verlebte seine Kindheit in Kopenhagen, wo sein Vetter Issachar Ber Wessely als Hoflieferant des Königs lebte. Sein Werdegang ähnelt stark dem von Ascher Ginsberg. Erst machte er talmudische Studien, dann lernte er neuzeitige Sprachen. Als Vertreter des Wechseljuden Feitel besuchte er später Amsterdam, wo er ein gelehrtes Buch Lebanon oder Gan Naul schrieb, in welchem er die Wurzeln hebräischer Wörter bloßlegte und Wörter gleichen Sinnes zusammenstellte. Das Wort Gan Naul hat aber noch eine besondere Bedeutung für die Judenschaft. Es heißt zu Deutsch geschlossener Garten. Unter dem Namen Gan Naul werden solche Lehren des Talmuds von Mund zu Mund verbreitet, die wegen ihrer Gefährlichkeit nicht gedruckt werden dürfen. Ein junges Mitglied des VUJ saß vor einigen Monaten in einem Eisenbahnabteil in Litauen mit einem Rabbi zusammen. Unser Freund ist Balte, er beherrscht die jiddische Sprache und konnte deshalb ein Gespräch mit dem Rabbi führen. Er erzählte ihm, er sei Kandidat der Theologie und beschäftige sich seit einiger Zeit mit Talmud und Schulchan Aruch. Während des Gesprächs darüber nannte der Balte die Worte Gan Naul. Das Gesicht des Rabbis verzerrte sich plötzlich und mit unsicherer Stimme fragte der Jude, ob sein Gegenüber auch wisse, was sie bedeuteten. Als dieser fröhlich antwortete, geschlossener Garten, da kam der Rabbi ganz außer sich. Zum ersten Mal in seinem Leben hörte er von einem Nichtjuden diese Worte. Leider stieg der Rabbi bald aus. Wessely siedelte von Amsterdam als Vertreter Feitels nach Berlin über, wo er sich mit Moses Mendelssohn, beschnitten unter dem Namen Moses ben Menahem Mendel, verband und diesem zunächst bei der Übersetzung des Alten Testamentes half. Mendelssohn war als Sohn eines armen Tora-Abschreibers in Dessau geboren, wo ihn Rabbi Hirsch in die Geheimnisse der hebräischen Sprache einweihte und wo Rabbi David Frenkel ihn mit der Lehre des Maimonides bekannt machte. Als Frenkel 1793 nach Berlin berufen wurde, ließ er seine gelehrigen Schüler nachkommen. Bei Wesselys Ankunft in Berlin war Mendelssohn schon eine bekannte Persönlichkeit. Er stand in regen Verkehre mit Lessing, Nicolai, Karl Dohm und später mit dem Grafen Mirabeau. Diese Gesellschaft hat die Emanzipation der Juden vorbereitet, mit welcher der Keim zu allem Übel gelegt wurde, unter welchem die Kulturvölker heute leiden. Wessely hatte in Hamburg wohl schon den Volksphilosophen Hermann Saumel Reimarus kennengelernt, der mit seiner Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes der christlichen Religion den Kampf ansagte. Reimarus besaß allerdings nicht den Mut, seine Schmähschrift unter seinem Namen zu veröffentlichen, da sie gefährlichen Zündstoff enthielt. Nach seinem Tode übergab seine Tochter Elisa Bruchstücke dieser Aufforderung zum Umsturz an Lessing, der sie wohl auf Anraten Wesselys veröffentlichte. Lessing hatte kurz zuvor die herzoglich-braunschweigische Bücherei in Wolfenbüttel übernommen, die reich an Handschriften war. Er veröffentlichte nun die Arbeit Reimarus unter der Aufschrift »Fragmente des Wolfenbüttelschen Ungenannten«. Druck und Handschrift wurden beschlagnahmt, auch wurde Lessing verwarnt. Da rächte sich der Edle durch seinen Nathan den Weisen, der mehr Unheil angerichtet hat als alle Schriften von Moses Mendelssohn, Dohm, Mirabeau und Genossen. Adolf Bartels gibt in seinem Buche Lessing und die Juden eine Schilderung des Philosophen Henning aus dem Jahre 1772 nach Ludwig Geiger wieder, in welcher Beziehung Lessings zu Wessely, Itzig und Friedländer erwähnt werden. Auch in Dangels Geschichte Lessings, die der Jude J.E. Gurauer beendete, finden wir den Namen Wessely. Wessely stand an der Spitze der Maskalim, das sind Lehrer und Schriftsteller, die sich in der talmudischen Wissenschaft weiterbilden, zugleich aber eine neuzeitige Sprache, gewöhnlich Deutsch, lernen wollten, um sich für den geistigen Kampf vorzubereiten. Maskalim ist die Mehrheit des hebräischen Wortes Maskil und bedeutet Erleuchtete. Kehren wir nun zu Weishaupt zurück. Er nannte seine Ordensbrüder ebenfalls Erleuchtete, Illuminati. Ein merkwürdiges Zusammentreffen. Als Frau Frey mir vor 2 Jahren ihre Entdeckung mitteilte, schlug ich das Buch von Adam Weishaupt auf, in welchem er sein politisches Testament niedergelegt hat, über die geheime Welt- und Regierungskunst. Das Buch erschien 1795 bei Friedrich Esslinger in Frankfurt am Main. Im dritten Abschnitt von den Absichten der ersten Stifter geheimer Verbindungen erklärt er zunächst, die Freimaurerei sei die Stammmutter der meisten heutigen geheimen Gesellschaften. Die meisten Stifter solcher Orden seien Apostaten, ausgeschlossene, misshandelte oder nicht befriedigte Mitglieder dieser Gesellschaft. Dann entwickelt Weishaupt, wie wenig ihn die Loge befriedigt habe und wie allmählich der Plan in ihm gereift sei, selbst einen Orden zu gründen. Auf der 652. Seite sagt er nun, wie sehr wird sich nicht Herr H., ein Protestant aus H., er, der nie Mitglied meiner Gesellschaft war, wundern, wenn er hier liest, dass er ohne es zu wissen derjenige ist, welcher diesen Gedanken in mir veranlasste, dass er folglich die entfernte Ursache von der Entstehung dieser so verschrienen Gesellschaft ist. Weishaupt erzählt weiter, wie dieser Herr H. aus H. im Jahre 1774 nach Ingolstadt gekommen wäre und ihn Monate hindurch täglich besucht und auf das Logenwesen hingewiesen hätte. Da die Illuminaten in ihrem Orden nur bei ihren Kriegsnamen genannt wurden, Weishaupt hieß zum Beispiel Spartacus, der Hofrat Zwack, Cato, Graf Mirabeau, Leonidas, Freiherr von Knigge, Philo, so liegt es nahe, dass Weishaupt auch den Namen seines geistigen Lehrherrn verschleierte. Wessely führte in der profanen Welt den Vornamen Hartwig und er stammte aus Hamburg. Die Behauptung, dass H.H. aus H. Protestant sei, kann die gleiche Ursache haben, außerdem mag Weishaupt sich geschämt haben zu gestehen, dass er einem Juden Gefolgschaft leistete. Vielleicht trägt meine Zusammenstellung dazu bei, mehr Licht in diese Zusammenhänge zu bringen. Das erscheint umso wünschenswerter, als der Illuminatenorden wieder tätig ist. Vor 26 Jahren rief ihn ein Schriftsteller Leopold Engel wieder ins Leben, der 1850 in Petersburg geboren wurde. Frau Frey schreibt, man kann einen interessanten Vergleich zwischen Wessely und Ginsberg ziehen. Beide wurden von ihren jüdischen Zeitgenossen als Propheten bezeichnet, beide begriffen das Wesen der menschlichen Gruppierungen, Parteien und Nationen und beide verstanden es, sich die Schwächen der Nichtjuden nutzbar zu machen. Beide fanden, dass sie zur Vollendung ihres Werkes die Freimaurerei benutzen müssten und das taten sie. Beide Juden führten mit gleichen Mitteln den Umsturz herbei, obgleich sie in verschiedenen Zeitaltern lebten. Wessely bereitete den Umsturz von 1789 vor und erlebte ihn. Ginsberg entwarf den Plan für den Umsturz von 1905 in Russland und für die verschiedenen Zusammenbrüche europäischer Staaten, die 1917 in Russland begannen. Mendelssohn hat die Emanzipation seiner Volksgenossen durch die Haskalah vorbereitet. Das hebräische Wort heißt verdeutscht Weisheit oder Verständnis. Es wurde zu jener Zeit aber in der Bedeutung des berüchtigten Schlagwortes Aufklärung gebraucht. The Jewish Encyclopedia sagt darüber, die reichen Juden David Friedländer und sein Schwiegervater, der Geldwechsler Daniel Itzig, hätten die Mittel zur Verfügung gestellt, Moses Mendelssohn wäre das leuchtende Vorbild gewesen und Hartwig Wessely der Prophet. Asher Ginzburg hat eine neue Haskalah-Bewegung eingeleitet, Stärkung des jüdischen Nationalbewusstseins, Errichtung eines Judenstaates in Palästina und Vollendung der jüdischen Weltherrschaft. Über Mittel und Wege zu diesem Ziele bestanden große Meinungsverschiedenheiten zwischen Ginzburg und seiner ostjüdischen Gefolgschaft einerseits und Theodor Herzl und Max Nordau, welche die Auffassung der Westjuden vertraten, andererseits. Ginzburg wollte durch Revolution wirken, während Herzl auf dem Wege der Evolution das Ziel sicherer zu erreichen hoffte. Auf dem ersten Zionistenkongresse in Basel kamen die Gegner scharf aneinander. Der offizielle Bericht sagt allerdings nichts darüber. The Jewish Encyclopedia verrät uns aber in dem Aufsatz über Ginzburg: In August 1897, he took part in the Zionist Congress of Basel, but opposed most of the ideas expressed by Dr. Herzl. Schon 1884 hatte der B'nai B'rith-Orden eine Verschmelzung der Ost- und Westjuden versucht. Damals fand eine Beratung in Katowice statt, die aber zu keiner Einigung führte. Die Vertreter der Hoveve Zion, Leo Pinsker, Lilienblum und Genossen, billigten die Pläne der Westjuden nicht. Nach dem ersten Zionistenkongresse in Basel ging Ginzburg zum Angriffe über. Er war empört über Herzl, weil dieser seine Vorschläge zurückgewiesen hatte. Im Januar 1903 stand ein sehr scharfer Aufsatz gegen Herzl in Ginzburgs Monatsschrift Ha-Shi-Loa. Der treueste Kampfgenosse Herzls war der alte Max Nordau in Paris. Die beiden Zionistenführer hatten 1901 die Herzl-Nordau Literary Association in London gegründet. Nordau antwortete Ginzburg mit gleicher Schärfe: Das Gezänke der beiden Juden hat für uns keinen Wert, wohl aber eine Bemerkung Nordaus, aus welcher deutlich hervorgeht, dass Ginzburg keineswegs der weltfremde Philosoph ist, wie die Juden ihn jetzt den Nichtjuden vorstellen. Nordau schreibt: Er stellt sich die Freiheit vor wie das Ghetto, nur sind die Rollen umgekehrt. Zum Beispiel, die Verfolgungen existieren fort, aber in diesem Fall sind eben nicht mehr die Juden die Opfer, da sie die Netten sind. Mit diesen Worten gibt Nordau den Inhalt der Richtlinien wieder. Die Wirtsvölker sollen in Ghettos gesperrt und allen Qualen unterworfen werden, welche die Juden nach den Behauptungen ihrer Schriftgelehrten einst erduldeten. Nordau fährt fort: Die Juden, die in Achat Ha'am glauben, werden in den Abgrund gerissen. Achat Ha'am ist einer der ärgsten Feinde des Zionismus. Wir haben das Recht und die Pflicht, Einspruch dagegen zu erheben, dass Achat Ha'am sich Zionist nennt. Er ist kein Zionist, er ist das Gegenteil eines Zionisten. Er will nur eine Falle stellen, wenn er auf den politischen Zionismus anspielt und diesem den anderen, seinem eigenen Zionismus, entgegenstellt. Theodor Herzl starb unerwartet am 3. Juli 1904 in Edlach. Die jüdischen Zeitweiser melden nur seinen Tod. Eine Polin, welche die Judenwirtschaft in ihrer Heimat seit Jahrzehnten aufmerksam verfolgt, sagte mir kürzlich, Ostjuden hätten Herzl ermordet, weil er nach ihrer Ansicht die zionistische Bewegung in eine falsche Richtung geleitet hätte. In der kleinen Schrift Theodor Herzl und der Judenstaat, die im Verlage Wiedergeburt, Hochschule für Welthandel in Wien erschien, stehen im Vorworte folgende Sätze: Herzl lebte und starb an der Liebe zu seinem Volke. Grüßen Sie mir Palästina, sagte er am Sterbebette zu seinem christlichen Zionsfreunde, der ihn am 1. Juli 1904 besucht. Ich habe mein Blut für mein Volk hingegeben. Diese Worte haben nur Sinn, wenn man annimmt, dass Herzl tödlich verwundet war, als er so sprach. Jedenfalls starb er den Ostjuden, welche auf einen gewaltsamen Umsturz hinarbeiteten, sehr gelegen. Seit jener Zeit gewann die ostjüdische Richtung im Zionismus immer größeren Einfluss. El Frey gibt in La Vie France noch einige jüdische Urteile über Ginzburg wieder, die zeigen, welche Bedeutung die Judenschaft selbst der Tätigkeit dieses Philosophen beiliegt. Leon Simon schrieb 1915 über Ginzburg: Er nennt sich bescheiden Achat Ha'am, einer unter einem ganzen Volke, als ob er die Wichtigkeit der Persönlichkeit herabsetzen oder verschleiern wolle. Hinter dem Zionismus dieses Achat Ha'am verbirgt sich eine Weisheit und eine scharfe Beurteilung aller Ereignisse, die man kennen muss, wenn man den Zionismus überhaupt verstehen will. Noch deutlicher sprach sich der Jude El Baron 1918 aus: Die Tätigkeit Achad Ha'ams in den letzten 25 Jahren hat dem neu erweckten jüdischen Volksbewusstsein das Gepräge gegeben. Er hat seine Richtung bestimmt. Jedes neue Ereignis hat er zergliedert, er hat seinem Volke befohlen, welche Haltung es dabei einnehmen müsse, und seine Beurteilung der Ereignisse hat wichtige Folgen gehabt. Achad Ha'ams Grundsätze haben den Zionismus durchdrungen, Tausende von Hebräern auf dem Erdball sind seine Schüler, vielfach ohne es selbst zu wissen. Der Zionismus erblickt in ihm einen bedeutenden Führer. Nachum B. Josef Samuel Sokolow, ein Nachfahre von Nathan Shapira und wohl der bekannteste hebräische Schriftsteller in Polen, sang 1920 ein Loblied auf seinen vortrefflichen Stammesgenossen Ginsberg, und der hebräische Dichter Chaim Bialik nennt ihn Prophet und Stern. Er wirft sich vor diesem Meister nieder, der es allein verstanden hätte, den Kindern seines Volkes in der Verbannung den Weg zur Freiheit, ließ Herrschaft, zu weisen. Der Vergleich mit einem Sterne ist ausgezeichnet. Der alte Spruch lautet mit Recht: Die Revolution ist der Stern Judas. Aus allem, was wir über Ginsberg erfahren haben, geht zweifellos hervor, dass dieser Jude zu den einflussreichsten Leuten seines Volkes gehört und in Wort und Schrift seit Jahrzehnten auf das Ziel hinweist, welches die Judenschaft beinahe erreicht hat. Frau Frey teilt in La Vie France noch mit, der Zionist Dr. Alfred Nossig hätte zur Zeit des Basler Kongresses dem inzwischen in Polen zum Staatsmann emporgestiegenen Klavierspieler Paderewski eine Übersetzung der Geheimnisse der Weisen von Zion vorgelegt. Paderewski hätte aber die Richtlinien unbeachtet gelassen, wahrscheinlich schlummerte seine politische Befähigung damals noch. Die Juden versuchen in der Regel, unliebsame Veröffentlichungen aufzukaufen oder totzuschweigen. Erst wenn diese Wege nicht dankbar sind, gehen sie zum offenen Kampfe mit Druckerschwärze über. In Russland hat ihnen das Totschweigen gute Dienste geleistet. Außerhalb des Zarenreiches wurden die Richtlinien erst bekannt, als die monarchisch gesinnten Russen unter der Schreckensherrschaft der Bolschewisten das Vaterland verlassen mussten. Wohl hatte sich ein Stück der ersten Ausgabe der Protokolle von Nilus 1906 in das Britische Museum in London verirrt, wo es unter der Nummer 3926D17 eingetragen ist, doch scheint kein Engländer es gelesen zu haben. Erst als unsere Übersetzung erschienen war, erinnerte man sich im Britischen Museum des alten Lagerhüters. Die Juden schwiegen das Buch, solange es nur in Russland erschien, nicht nur tot, sie kauften es auch auf, wo sie es fanden. Im Jahre 1917 ließ Nilus die vierte Auflage seines Buches im Kloster des heiligen Sergius bei Petersburg drucken. Am 28. Februar hatten die Freimaurer mit Hilfe ihrer französischen und englischen Logenbrüder den Zaren gestürzt und die Freimaurer Fürst Lwow die Leitung der Regierung übertragen. Am 2. oder 3. März sollte das Buch von Nilus dem Buchhandel übergeben werden. Es war bereits im Eisenbahnwagen verladen, als eine Rotte bewaffneter Männer den Bahnhof stürmte, den Wagen öffnete, die ganze Auflage auf die Straße warf und dort verbrannte. Sobald das letzte Blatt in Asche verwandelt war, zog die Bande ab, ohne einen Raub an Frachtgütern zu verüben. Alle früheren Ausgaben dieses Buches verschwanden wenige Tage, nachdem sie in den Buchhandel gelangt waren. Als der Jude Kerensky ans Ruder gelangt war, ließ er sofort in den Buchhandlungen von Moskau und Petersburg nach den Protokollen der Weisen von Zion forschen und alle Stücke beschlagnahmen, die seine Leute vorführen. Schon vor dem Umsturze in Russland kostete das Buch 30 bis 40 Rubel, nach dem Umsturze wurde es mit 500 bis 600 Rubeln bezahlt und heute wird es wohl Millionen kosten. Verschiedene Russen, die einige Zeit unter der Schreckensherrschaft in Russland blieben, teilten unserem Verbande mit, alle Russen wären grausam ermordet worden, in deren Privatbesitz das Gesindel Bücher von Budmi oder Nilus mit den Protokollen entdeckt hatten. Ein Russe sagte mir, eine Kurländerin hätte 1917 in Sibirien das Buch von Nilus ins Deutsche übersetzt, sie wäre dafür mit 2 Jahren Zuchthaus bestraft worden. Der russische General Kurlow, der die Richtlinien aus jener Zeit kannte, zu welcher er Chef der Polizeiabteilung im russischen Ministerium des Inneren war, teilte uns im Frühjahr 1921 folgendes Erlebnis mit. Kurlow war vor dem Kriege Gouverneur in Minsk. Er hatte den Juden stets Wohlwollen gezeigt. In Minsk lernte er einen einflussreichen Juden kennen, der über die Ziele der Zionisten gut unterrichtet war und auch später geblieben ist. Ein Sohn dieses Juden war bei einer Verschwörung beteiligt und die Polizei hatte ihn dabei erwischt. Kurlow gab dem Jungen die Freiheit, weil der alte Jude ihm glaubhaft schilderte, dass sein Sprössling nur verführt sei. Wahrscheinlich rettete Kurlow dem jungen Umstürzler dadurch das Leben, sonst ersparte er ihm eine Reise nach Sibirien. Der alte Jude würdigte das und erwies sich als dankbar. Zweimal machte er Kurlow auf Mordanschläge aufmerksam, die gegen ihn geplant wären. Beide Warnungen erwiesen sich als richtig. Als Kurloff diesen Juden anfangs 1921 in Berlin traf, fragte er ihn, was er zu der Verbreitung der Geheimnisse der Weisen von Zion sage. In Russland wäre es der Judenschaft doch gelungen, alle Ausgaben von Butmi und Nilus aufzukaufen, und jetzt, wo sie die Macht besäßen, erschiene das Buch ungehindert in Deutschland, England, Frankreich, Italien, Schweden und sogar in Amerika. Der alte Jude erwiderte mit überlegenem Lächeln: Wir haben erreicht, was wir seit Jahrtausenden erstrebten. Die Enthüllung der Geheimnisse der Weisen von Zion kann uns jetzt nichts mehr schaden. Alle Russen, welche ich befragte, es waren durchweg hohe Offiziere und Staatsbeamte, erklärten übereinstimmend, die Juden in Russland hätten niemals die Echtheit der Protokolle bestritten. Als unsere erste Auflage gedruckt wurde, bekam die Judenschaft Wind davon. Der Geschäftsreisende eines jüdischen Handlungshauses bot einem Herrn, auf dem irrtümlich der Verdacht ruhte, dass er Einfluss auf die Herausgabe besäße, 500.000 Mark, falls das Buch nicht erschiene. Als die Geheimnisse der Weisen von Zion dennoch auf den Markt kamen, beantragte der jüdische Rechtsanwalt Tarnowski bei der Regierung die Beschlagnahme. An der entscheidenden Stelle war man jedoch einsichtig genug, um solchen Verlangen nicht Folge zu geben. Der Name Tarnowski kommt auch in der Firma vor, bei welcher jener Reisende angestellt war. Das ist natürlich Zufall. Tatsächlich hätte die Judenschaft eine Beschlagnahme erwirken können, wenn sie so klug wäre, wie sie meistens von den Wirtsvölkern eingeschätzt wird. Der Drucker hatte nämlich vergessen, seine Firma einzusetzen. Der Verlag machte ihn bei der Abnahme hierauf aufmerksam und verpflichtete ihn zum Schadenersatz, falls daraus Unannehmlichkeiten entständen. Der Verlag blieb 21 Monate unbehelligt. Am 6. August 1921 beschlagnahmten zwei Beamte des Berliner Polizeipräsidiums in den Geschäftsräumen des Verlages die vorrätigen Stücke. Sofortige Beschwerde hatte Erfolg. Nach dem Pressegesetze muss jede Druckschrift den Namen des Druckers tragen. Wenn dieser fehlt, kann Beschlagnahme erfolgen. Diese Maßnahme verjährt aber nach 6 Monaten. Da die 3 ersten Auflagen auf dem Umschlage die Jahreszahl 1919 tragen und die 4. bis 6. Auflage 1920, so hätte die Staatsanwaltschaft, in deren Auftrage die Beschlagnahme erfolgte, eigentlich selbst auf den Gedanken verfallen müssen, dass dieser Eingriff wegen des 6. Paragraphen des Pressegesetzes im August 1921 nicht mehr eingängig war. Stattdessen behandelte sie die Angelegenheit wie eine Haupt- und Staatsaktion. Zur gleichen Zeit, zu welcher Beamte des Polizeipräsidiums jene Amtshandlung vornahmen, erschienen die Vertreter der Heiligen Hermann Datt bei verschiedenen völkischen Buchhändlern in Berlin und Spandau, um nach dem verwünschten Buche zu fahnden. Im Juni 1921 glaubte der Abwehrverein, eine Handhabe gefunden zu haben, um das Buch zu beseitigen. Als ich im Sommer 1919 die Einleitung zu den Richtlinien schrieb, brachte ein Mitglied des VUJ einen Lichtdruck des alten Rathenauschen Hauses in der Viktoriastraße 3 bis 4 in Berlin. Darauf befindet sich ein Fries von 40 cm Breite, der in 66 Feldern gleichmäßige Verzierungen enthält. Der Überbringer bezeichnete sie als abgeschnittene Königsköpfe in Opferschalen. Verschiedene Mitglieder des VUJ besichtigten darauf das Haus und stimmten diesem Werturteile bei. Darauf nahm ich die eigenartige Verzierung in meiner Einleitung auf. Der Abwehrverein wandte sich damals an Walter Rathenau, um diesen zur Klage auf Beschlagnahme zu veranlassen. Rathenau schrieb dem Abwehrverein, es handelte sich bei dem Friesen nicht um abgeschnittene Königsköpfe, sondern um Masken, die keine Kronen, sondern leichte Pflanzenornamente trügen. Rathenau hatte damals jedoch keine Lust, eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Ein Jahr später änderte er seine Ansicht. Anfang März 1922 erschienen 2 Beamte des Polizeipräsidiums Berlin beim Verlage auf Vorposten und fahndeten nach Handschriften für die Geheimnisse der Weisen von Zion. Es wurde ihnen darauf erklärt, das Buch sei bereits im Herbst 1919 erschienen und Handschriften wanderten stets in den Papierkorb, sobald die Fahnenabzüge der Druckerei verglichen wären. Diese Hausdurchsuchung fand statt aufgrund einer Anzeige, welche Rathenau erstattet hatte. Da Herr Müller von Hausen als Vorsitzender des Verbandes gegen Überhebung des Judentums die Verantwortung für die Verbreitung auf sich nahm, so wurde dieser am 24. April vom Oberstaatsanwalt Dr. Jäger vernommen. Im Laufe der Verhandlung las der Oberstaatsanwalt eine Erklärung des Bildhauers Professor Nager in München vor, der die Figuren zur Ausschmückung des Rathenauschen Hauses entworfen hat. Nager behauptet, es handle sich dabei um harmlose Masken oder Fratzen, nur Perfidie oder Dummheit könne sie als abgeschnittene Königsköpfe ansprechen. Professor Nager hat bei seiner Auswahl den gesunden Menschenverstand vergessen. Von den vielen Männern aus völkischen Kreisen, welche die eigenartige Verzierung besichtigten, hat nicht einer sie anders bewertet als wir. Der Oberstaatsanwalt fragte, ob aufgrund der Angaben von Nager eine Ehrenerklärung für Rathenau abgegeben werden könne. Rathenau lege an der Durchführung der Klage nichts. Er wäre zufrieden, wenn der VUJ solche Erklärung zugunsten seines verstorbenen Vaters abgebe. Hauptmann Müller von Hausen erwiderte darauf, er wolle gern dafür sorgen, dass die Angabe des Professor Nager in der neuen Auflage aufgenommen würde, die in Kürze erschiene. Dann könne sich jeder Leser sein Urteil selbst bilden. Der Oberstaatsanwalt war damit aber nicht zufrieden. Er verlangte eine Erklärung, die in der ganzen Presse sofort veröffentlicht würde. Hauptmann Müller von Hausen lehnte das ab, weil der VUJ sich nicht dazu hergeben könne, die Lärmtrommel für die Judenschaft zu rühren. Vielleicht hängt das Vorgehen Rathenaus mit den Verhandlungen zusammen, die wegen einer Genehmigung der Rückkehr des deutschen Kronprinzen mit der Regierung gepflogen wurde. Rathenau soll hierbei den Vermittler gespielt haben. Jedenfalls hat der Kronprinz ihm sein Buch übersandt. Der Oberstaatsanwalt erhob am 8. Mai Anklage gegen Müller von Hausen wegen Verbreitung des Buches. Die 6. Strafkammer des Landgerichts III Berlin lehnte aber am 26. Juni die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, weil die Sache längst verjährt sei und weil dem Angeschuldigten außerdem das Recht zustände, Angriffe, wie sie nach seiner Ansicht in der angeblich tendenziösen Verzierung des Rathenauschen Hauses liegen, abzuwehren. Das Kammergericht erkannte die Beschwerde an und wies die Angelegenheit an das Landgericht III zurück. Über das Ergebnis werde ich in der nächsten Auflage berichten, wenn die Angelegenheit bis dahin erledigt ist. Welches Interesse hat die Judenschaft an der Durchführung dieses Prozesses? Rathenau war tot, als der abweisende Beschluss der Strafkammer erfolgte. Sein Anwalt hat trotzdem, also ohne gültige Vollmacht, nach Meldung der BS-Korrespondenz die Staatsanwaltschaft zu ihrer Beschwerde veranlasst. Der Oberstaatsanwalt Dr. Jäger sagte bei der erwähnten Verhandlung, wenn die verlangte Erklärung nicht erfolgte, dann müsse er die Beschlagnahme der Bücher veranlassen. Der Vertreter Rathenaus war der Rechtsanwalt Schmidt Grünsbach. Er ist Mitglied der Montefiore-Loge des Neybrit-Ordens. Die Judenschaft hat entschieden Pech mit uns. Selbst wenn es ihr gelingen sollte, eine Verurteilung zu erzielen, was unmöglich erscheint, da die Verjährung längst eingetreten ist und da eine strafbare Handlung nur vorliegen könnte, wenn die Behauptung über die abgeschnittenen Königsköpfe und die daran geknüpften Betrachtungen wieder besseres Wissen erfolgt wären. So könnte die Verfügung einer Beschlagnahme nichts nutzen, weil die ersten 6 Auflagen vergriffen sind und weil die neue Auflage nichts über Rathenau enthält. Von den jüdischen Kampfverbänden haben sich Zentralverein und Abwehrverein krampfhaft bemüht, die peinliche Wirkung der Richtlinien abzuschwächen. Der Abwehrverein hat dabei mit Schimpfwörtern gegen mich und den Vorsitzenden des VUJ nicht gespart. Die Richtlinien wurden selbstverständlich als Schwindelberichte und jeder, der sie ernst nimmt, als Idiot hingestellt. Als die 3. Strafkammer des Landgerichtes III es ablehnte, das Hauptverfahren wegen der abgeschnittenen Königsköpfe zu eröffnen, erschien ein Angriff in Stresemanns deutschen Stimmen, von dem Auszüge in der ganzen Judenpresse abgedruckt wurden. Es handelt sich hier vermutlich um einen Freundschaftsdienst, der mit den oben angedeuteten Verhandlungen über den Verbanden in Wieringen zusammenhängen dürfte. Die Judenpresse in Deutschland vermeidet es sorgfältig, auf die eigentlichen Richtlinien einzugehen. Sie verschwendet unglaublich viel Papier, um die Unechtheit der Berichte zu behaupten, weil sie damit rechnet, dass sie dadurch die große Zahl der geistig Minderjährigen davon abhält, die Richtlinien ernsthaft zu prüfen. Nur 2 verunglückte Versuche wurden unternommen. Die Geschichte mit den Untergrundbahnen schien zu unglaubwürdig. Ein Dutzend Aufsätze befasst sich mit dieser Angelegenheit. Die Schreiber würden sich mit geringerem Eifer darauf geworfen haben, wenn sie die Welt kennten. Ein Russe, der seine Heimat niemals verlassen hat wie Nilus, würde nicht auf den Gedanken kommen, dass man Großstädte von den Gängen der Untergrundbahnen aus bedrohen könne. Russland hat noch heute keine Untergrundbahnen und wird sie wohl auch niemals erhalten. Petersburg steht auf sumpfigem Untergrunde und Moskau ist so weitläufig gebaut, dass über der Erde Raum genug vorhanden. Man muss die Underground in London und in New York kennen, um die Drohung am Schlusse des 9. Vortrages würdigen zu können. Das Abwehrblättchen behauptete ferner unverfroren, im 17. Vortrage stände, die Judenschaft wolle den Papst der weltlichen Herrschaft berauben, die er bekanntlich 1870 verloren hat. Nein, so dumm würde ein Fälscher nicht arbeiten. Tatsächlich hat das Abwehrblättchen selbst die Fälschung vorgenommen. In dem 17. Vortrage der früheren Ausgaben steht, sobald die Zeit gekommen sein wird, die Macht des Papstes endgültig zu zerstören. Wer die Bücher der ernsten Bibelforscher kennt, die von amerikanischen Juden ins Leben gerufen und mit großen Geldmitteln ausgestattet wurden, weiß, dass die Judenschaft die Vernichtung des Christentums und damit selbstverständlich auch der Macht des Papstes erstrebt. Daran ändert der Umstand nichts, dass die christlichen Kirchen in völliger Verkennung der Gefechtslage die Juden unter ihre Obhut nehmen. Ich erinnere an die berüchtigte Rheingold-Versammlung der orthodoxen Juden am 24. Januar 1912, über welche ich in den früheren Auflagen ausführlich berichtet habe. Damals sagte der Rechtsanwalt Dr. Löb, der christliche Staat entspräche nicht den Interessen der Judenschaft, er müsse deshalb beseitigt werden. Zentralverein und Abwehrverein glaubten außerordentlich schlau zu handeln, als sie in der Presse die Nachricht verbreiteten, die Richtlinien der Weisen von Zion seien dem Romane Biarritz von Radcliffe entnommen. Hermann Götsche, der unter diesem Federnamen in den Jahren 1856 bis 1878 seine politischen Romane schrieb, die noch heute eine Fundgrube für jeden bilden, der Spreu vom Weizen unterscheiden kann, bringen reichen Stoff. Selbst der Schriftsteller Ernst Drahn, dem wohl sein ärgster Feind nicht vorwerfen wird, dass er konservativer Gesinnung verdächtig sei, schreibt im Reigen-Almanach 1920 einen anerkennenden Aufsatz über diesen außerordentlich begabten Mann. Radcliffe schildert in seinem Romane Biarritz Gaeta eine Szene auf dem Judenfriedhof in Prag, die, mag sie der Wirklichkeit entnommen oder erdichtet sein, einen Beweis dafür liefert, wie deutlich der Verfasser die Judenschaft erkannt hat. Es wird behauptet, Lasalle hätte Götsche auf jenen sagen und wobenden Friedhof geführt und dort die dramatisch geschilderten Vorgänge mit ihm beobachtet. In den Richtlinien steht nicht ein Wort, das mit der geschilderten Szene oder mit anderen Stellen aus dem achtbändigen Romane übereinstimmt. Der Schutz- und Trutzbund in Nürnberg setzte deshalb eine Belohnung von 500.000 Mark für den Beweis aus, dass die jüdische Behauptung richtig sei. Seitdem ist das Wort Radcliffe aus der Rüstkammer der jüdischen Vereine verschwunden. Mehr Glück schien der Judenschaft zu blühen, als die Times ausbaldowert hatten, dass sich in den Richtlinien Anklänge an ein längst vergessenes Buch von Maurice Joly finden, auf das ich noch zurückkomme. Doch auch diese Freude wurde ihr vergällt, weil festgestellt wurde, dass dieser Joly als Moses Joel beschnitten wurde und später ein bekanntes Mitglied der Kommune von 1871 war. Einige Monate nachdem unsere Verdeutschung nach der russischen Übersetzung von Nilus erschienen war, kam eine englische Übersetzung, The Jewish Peril, auf den Markt. Sie war nach dem Buche von Nilus angefertigt, das sich im Britischen Museum befindet, und erregte ungeheures Aufsehen. In der Morning Post erschienen spaltenlange Aufsätze, in welchen auf die Ähnlichkeit mit den Richtlinien der Illuminaten hingewiesen wurde. In dem Vorworte von The Jewish Peril stehen folgende Worte: Der englische Zweig der arischen Rasse ist endlich erwacht. Der Weltkrieg war ein Judenkrieg, nur die Judenschaft hat dabei gewonnen. Die Juden haben die ganze Welt in Pfand genommen, wenn die arische Rasse nicht endlich in den Weisen von Zion, in der Allianz Israelite Universelle und in den jüdischen Großbanken ihren gemeinsamen Feind erkennen, so sind wir alle rettungslos zur Sklaverei verurteilt. Die Juden haben allein im Kriege geerntet. Sie fischten stets im Trüben und sorgten dafür, dass alle Gewässer trüb blieben. Deshalb muss dieses Nomadenvolk zum Toten Meere zurückkehren, das sein natürlicher und geistiger Mittelpunkt ist. Es gibt keine Frage zwischen christlichen Völkern, die nicht billig gelöst werden könnte, wenn die Juden fort wären. Aber keine Angelegenheit kann ehrenhaft erledigt werden, solange die Judenschaft die Hände dabei im Spiel hat. Die Morning Post fasste ihr Urteil über die Geheimnisse der Weisen von Zion in die Worte zusammen, sie seien die Bibel der Bolschewisten. Selbst die Times schenkten dem Buch große Beachtung. Der erste Aufsatz darüber, der am 8. Mai 1921 erschien, wurde im dritten bis sechsten Hefte der Vorposten 1921 abgedruckt. Unter dem erschütternden Eindrucke, den die Richtlinien bei dem Verfasser hervorgerufen haben, schreibt er: Was bedeuten diese Protokolle? Sind sie echt? Welche böswillige Gesellschaft hat dann diese Pläne geschmiedet und triumphiert nun über ihre Verwirklichung? Sind sie gefälscht? Woher stammt dann die unheimliche Gabe einer Prophezeiung, die zum Teile bereits in Erfüllung ging, zum Teile der Erfüllung entgegenschreitet? Haben wir diese traurigen Jahre hindurch gekämpft, um die heimliche Organisation der deutschen Weltherrschaft zu sprengen und zu vernichten, damit wir hinter ihr eine viel gefährlichere, viel heimlichere entdecken? Sind wir durch Anspannung jeder Fieber unseres Volkskörpers einer Pax Germanica entronnen, um uns einer Pax Judica zu unterwerfen? Es ist erstaunlich, dass solche Worte in dem führenden Blatte der Northcliffe Presse erscheinen durften. Wenige Monate später machte es freilich seine starke Entgleisung wieder gut. Frau L. Frey, hatte in der 218. Nummer von La Vie France, die Anfang April 1921 erschien, in einem 28 Seiten langen Aufsatze den bekannten Zionistenführer Asher Ginzberg, genannt Achat Ha'am, als Verfasser der Richtlinien bezeichnet und zahlreiche Beweise zur Bekräftigung ihrer Behauptung gebracht. Die Schriftleitung der Times kannte diese Ausführungen offenbar noch nicht, als ihr Aufsatz »A Disturbing Pamphlet« am 8. Mai erschien. Die Weisen von Zion hatten einige Monate nötig, um sich von diesem Schrecken zu erholen. Schließlich glaubten sie, einen Ausweg gefunden zu haben, der sich aber bald als Holzweg erwies. Am 17. und 18. August 1921 brachten die Times zwei Aufsätze, »The Jewish World Plot« und »Jewish Peril Exposed«. Darin wird ausgeführt, der Berichterstatter des Blattes in Konstantinopel hätte durch einen glücklichen Zufall ein Buch erwischt, aus welchem die Richtlinien abgeschrieben seien. Es handelt sich um die Schrift von Maurice Joly. Ein Dialog über die Hölle zwischen Machiavelli und Montesquieu oder der Politik von Machiavelli bis in das 19. Jahrhundert von einem Zeitgenossen. Sie erschien 1865 bei Mertens und Sohn in Brüssel und eine deutsche gekürzte Übersetzung im gleichen Jahre bei O. Wiegand in Leipzig. Von der französischen Ausgabe folgte 1868 eine zweite Auflage mit dem Namen des Verfassers. Ein Vergleich mit den Richtlinien zeigt, dass ihr Verfasser das Buch von Joly gekannt und einzelne Sätze daraus übernommen hat. Eine reine Freude sollte der Judenschaft daraus jedoch nicht erblühen. Lord Alfred Douglas wies nämlich in seiner vortrefflichen Zeitschrift Plain English am 27. August 1921 aus den Memoiren des Herrn René Morieu, der 1830 im Ministerium Polignac gearbeitet hatte und die Umstürzler sowie ihre jüdischen Drahtzieher genau kannte, nach, dass Maurice Joly als Moses Joel einst beschnitten wurde. Die Times schreiben mit verblüffender Harmlosigkeit, Joly Joel hätte in diesem Buche Napoleon den Dritten verspottet. Gewiss hat er das getan, aber das Buch enthält weit mehr. Es ist tatsächlich ein Vorgänger der Geheimnisse der Weisen von Zion und gestattet uns einen ausgezeichneten Einblick in die jüdische Verschwörerkunst. Der Verfasser dieser Zwiegespräche, bei welchem Machiavelli als der Usurpator Napoleon und Montesquieu als Geist der Verschwörung von 1789 auftreten, verspottet allerdings den Kaiser der Franzosen mit denselben guten Absichten, mit welchem der wahre Jakob und der Ulk das Haus Hohenzollern verunglimpfen. Nicht um Napoleon lächerlich zu machen, sondern um den monarchischen Gedanken im französischen Volke zu ersticken. Darüber hinaus aber hat Joly Joel den Sturz des Hauses Bonaparte und die Kommune von 1871 sowie die Trennung von Staat und Kirche vorbereitet. Die französische Regierung führte 1870 den Krieg mit Deutschland herbei, um dadurch das drohende Unheil abzulenken. Vielleicht wäre das bei einem siegreichen Kriege auch geglückt. Die Vorbereitungen zum Umsturz waren damals aber schon so weit fortgeschritten, dass der Zusammenbruch des Kaiserreiches unmittelbar nach der Schlacht bei Sedan erfolgte. Am 2. September 1870 hatte Napoleon III. Seine Unterredung mit Bismarck in Donchery, auf welche die Übergabe des Heeres in Frenois folgte. Daran schloss sich die Begegnung des französischen Kaisers mit dem Könige Wilhelm I. von Preußen im Schlosse Bellevue. Napoleon überreichte dem Könige seinen Degen und bat um ritterliche Haft, die ihm auf dem Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel in vorbildlicher Weise zuteil wurde. In der Nacht vom 3. zum 4. September beantragte Jules Favre bereits die Absetzung des Hauses Bonaparte. Der Vertreter der kaiserlichen Regierung, General Cousin Montauban, wagte nicht, dieser Aufforderung zum Hochverrat ernstlich entgegenzutreten, weil Heer und Nationalgarde sich unzuverlässig zeigten. Die Vorgänge erinnern lebhaft an den 9. November 1918. Am 4. September nachmittags stürmte ein Volkshaufe den Sitzungssaal des gesetzgebenden Körpers, der Senat löste sich auf und der Jude Napoleon Gambetta verkündete eine Volksregierung. Die jüdischen Ziele waren allerdings erheblich weiter gesteckt. Frankreich sollte damals dem Bolschewismus ausgeliefert werden, der unter dem Namen Commune nach einigen missglückten Versuchen vom 18. März bis zum 29. Mai 1871 in Paris mordete und brandschatzte und nur an den 145 Häusern von Alphonse Rothschild ehrfurchtsvoll vorüberging. Denkmäler französischer Größen wurden mit Sachkenntnis zerstört, Bürger und Geistliche ermordet. Wer mochte dem süßen Pöbel wohl beigebracht haben, dass es sich schickt, Häuser reicher Juden bei solcher Gelegenheit zu schonen? Vielleicht können die Mitglieder des Rates der 300 darüber Auskunft erteilen. Schwerlich wäre es der französischen Regierung jener Zeit gelungen, den Aufstand niederzuschlagen, wenn nicht die deutsche Heeresleitung den Sturm auf Paris durch Besetzung ihrer Vorpostenstellungen erleichtert und damit gleichzeitig ein Entweichen der Verbrecherbanden verhindert hätte. Joly Joël hat die Kommune mit seinem Buche nicht nur gründlich vorbereitet, er war auch eifrig beteiligt bei diesen schmachvollen Vorgängen in Paris. Die Einzelheiten darüber entnehme ich dem Oktoberhefte der Revue Internationale des Sociétés Secrets. Monseigneur Jouin schreibt einen ausgezeichneten Aufsatz »Les Protocoles et le prétendu précurseur Maurice Joly«. Der Verfasser wirft zunächst die naheliegende Frage auf, ob Joly Joël Freimaurer war. Er verweist auf den Nachtrag in Leo Taxils Buche »La France Maconique« von 1889, worin auf der 113. Seite steht »Joly Maurice, Loge de Paris«. Leo Taxil war allerdings ein Schwindler. Er brachte aber zahlreiche richtige Nachrichten über die Logen, durch die er seine Glaubwürdigkeit erst erstritt. Jouin schreibt, jedenfalls wäre Joly Joël ein Umstürzler gewesen, der an den verhängnisvollen Ereignissen von 1871 lebhaften Anteil genommen hätte. Für seinen Dialog au Enfant wurde er zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, der Sturz Napoleons brachte ihm die Freiheit. Am 4. September 1870 verließ er das Gefängnis Saint-Pélagie und am 31. Oktober befand er sich bereits unter einem Haufen von Aufrührern, welcher im Stadthause von Paris unter Trochu und Jules Favre versammelte Regierung für einige Stunden außer Gefecht setzte. Ausführliche Mitteilungen darüber bringt C.H. Vermaitre in seinem Buche La Commune à Paris von 1871. Aus den Temps vom 25. und 26. Februar 1871 und aus der Gazette des Tribunaux vom 26. Februar und 16. März 1871 erfahren wir, dass Maurice Joly am 19. Juli 1831 in Lorne-de-Saulnier im Jura geboren wurde. Die Verhandlungen gegen die Umstürzler werfen ein grelles Licht auf den Charakter von Joly gleich Joël. Als er dabei die Regierung und besonders Jules Ferry angriff, wurde ihm vorgehalten, »Wie können Sie so reden? Sie wollen die Regierung stürzen und laufen doch jeden Tag dahin, um ein Unterkommen bei ihr zu erwischen.« Joly Joëls Name steht unter verschiedenen Aufrufen, die im April 1871 die Kommune vorbereiteten. Darin scheut er vor keinem Gewaltmittel zurück. Er bekannte sich als Mann des Terrors, den Ginsberg predigte und Trotzki und Lenin ausüben. Joly Joël hat durch sein Buch erheblich zum Sturz Napoleons beigetragen. Napoleon Gambetta hielt deshalb am Grabe dieses Selbstmörders 1878 eine von Dank triefende Gedächtnisrede. In Frankreich erschienen zwei Übersetzungen des Buches von Nilus. Der Verlag von La Vie France gab sie unter dem Namen Les Protocoles aux Directives des Organes d'Israël heraus. Der Verlag der Revue Internationale des Sociétés Secrètes nannte sein Buch Le Péril Judéo-Maconique, Les Protocoles des Organes d'Israël. Der Herausgeber der Revue, Monseigneur Jouin, der die Schwelle des Greisenalters längst überschritten hat, aber noch wie ein junger Kriegsheld in seiner Vorpostenstellung ausharrt, hat seine Übersetzung mit den deutschen, englischen, amerikanischen und polnischen Übersetzungen verglichen und auf alle abweichenden Stellen in Fußnoten hingewiesen. Kürzlich brachte Monseigneur Jouin noch eine Übersetzung der Ausgabe von Butmi, bei der er die Abweichungen von Nilus ebenfalls sorgsam vermerkt. Die Vereinigten Staaten besitzen auch zwei Ausgaben. Die erste trägt den Namen »The Protocols and the World Revolution«. Sie erschien ohne Angabe des Herausgebers im Verlage von Small, Meinhard & Co. in Boston. Amerikanische Freunde schrieben uns, die Juden hätten den Verlag dafür beinahe ruiniert. Die zweite Ausgabe, »The Protocols of the Wise Men of Zion«, erschien im Verlage von »The Beckworth Company« in New York. Es ist bezeichnend für die Gedankenfreiheit in den Vereinigten Staaten, dass beide Bücher ohne den Namen des Verfassers erschienen sind. Das erste Buch zeigt einem Nachtrage die Übereinstimmung der bolschewistischen Schreckensherrschaft mit den Richtlinien. Das zweite Buch beschäftigt sich in seinem Nachtrage mit Nilus und mit den jüdischen Versuchen, die Echtheit der Richtlinien in Frage zu stellen. Außerdem erschienen noch schwedische, dänische, polnische, italienische und japanische Übersetzungen in Stockholm, Kopenhagen, Warschau und Tokio. Von der italienischen konnte ich den Drucker nicht feststellen. In Wladiwostok wurde eine russische Ausgabe gedruckt. Auch gingen Abdrücke in Maschinenschrift in Sibirien von Hand zu Hand. Österreich, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Finnland, Lettland, die Schweiz und Holland haben unsere Übersetzung in ansehnlicher Menge gekauft. In den Vereinigten Staaten wirkte der bekannte Pazifist Henry Ford für die Verbreitung der Richtlinien. In seinem Dearborn Independent erschien jede Woche auf Mr. Fords Page ein aufklärender Aufsatz über die Judenschaft. Diese Aufsätze wurden später in zwei Bücher verbreitet. Das erste heißt The International Jew und das zweite Jewish Activities in the United States. Das erste erschien im November 1920, das zweite im April 1921 bei The Dearborn Publishing Company in Dearborn im Staat Michigan. Hofrat Paul Lehmann hat beide Bücher übersetzt. Sie sind 1921 und 1922 im Hammer Verlag in Leipzig erschienen. Lehmann nennt das erste Der internationale Jude ein Weltproblem, das zweite Der internationale Jude. Die Fordschen Bücher haben zwar viel aus Sombart, die Juden und das Wirtschaftsleben und aus den Richtlinien entlehnt, sie bringen aber außerdem sehr interessante Aufschlüsse über die Judenschaft in Amerika. Henry Ford, der sich vom kleinen Manne zum Großindustriellen und Milliardär entwickelt hat, ist inzwischen umgefallen. Man sagt, er wolle sich um die Präsidentschaft bewerben. Sein Lob wird jetzt schon in amerikanischen und europäischen Judenblättern gesungen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass seine Bücher weit verbreitet wurden und manchem harmlosen Amerikaner die Augen über die jüdische Gefahr öffneten. In den Vereinigten Staaten führt die Judenschaft den Kampf mit gleicher Heftigkeit wie in der alten Welt. Anfang 1921 gaben 13 jüdische Verbände, von denen der Independent Order B'nai B'rith auch in Deutschland bekannt ist, eine Flugschrift heraus, The Protocols, Bolshevism and the Jews. Darin wird die Verbreitung der Richtlinien in der Kulturwelt und die Unschuld der Judenschaft, die seit der Zerstörung Jerusalems kein Vaterland mehr hätte, mit Wehmut festgestellt. Da in dieser Schrift auch behauptet wird, der Bolschewismus sei unjüdisch, so müssen wir die Juden an die blutige Geschichte ihres Volkes erinnern, über welche das Alte Testament bereits ausführliche Auskunft erteilt. Man lese nur aufmerksam, wie Josef die Bauern in Ägypten auswucherte oder wie das liebliche Estherchen mit ihrem Onkel Mardochai die Ermordung von 70.000 Personen in die Wege leitete. Dieser Massenmord wird noch durch die Tatsache übertroffen, dass die Judenschaft heute, also nach 2400 Jahren, diese Schandtat beim Purimfeste mit Begeisterung feiert. Man vergleiche ferner die jüdischen Aufstände unter Titus, Trajan und Hadrian, besonders die Vorgänge 115 nach Christus in der Kyrenaika, mit den jetzigen Vorgängen in Russland. Dio Cassius hinterließ uns in seiner römischen Geschichte ein anschauliches Bild von den humanitären Bestrebungen der Judenschaft zu jener Zeit. Nach der Übersetzung von Johann August Wagner, die 1737 bei Johann Christoph Hermann in Frankfurt am Main erschien, heißt es auf der 263. und 264. Seite des vierten Bandes: Während der Zeit hatten auch die in der Gegend von Kyrene wohnenden Juden einen gewissen Andreas zu ihrem Anführer gewählt, hatten alle Römer und Griechen niedergemacht, ihr Fleisch gegessen, sich mit ihren Gedärmen umwunden, mit ihrem Blute bestrichen und ihre Häute über ihre Schultern gehangen. Einige hatten sie sogar vom Scheitel herab in der Mitte durchgesägt, andere wilden Tieren vorgeworfen oder sich selbst im Zweikampfe gegeneinander zu erlegen gezwungen, so dass die Zahl der Erschlagenen sich auf 2 × 120.000 Menschen belief. Ähnliche Unmenschlichkeiten begingen sie auch in Ägypten und Kypros, wo ihr Anführer ein gewisser Artemion war, und auch hier büßten durch sie 2 × 140.000 Menschen ihr Leben ein. Die Bolschewisten in Russland haben selbst in ihrer Glanzzeit diese Leistung kaum übertroffen. Die Juden sollten nicht zu fest darauf bauen, dass die Goyim ihre Geschichte nicht kennen. Beim Lesen der Richtlinien erkennt man sehr bald, dass sie nicht einem einzelnen Kopfe entsprungen sein können. Den Grundstock lieferte das Alte Testament, in welchem den Juden die Herrschaft der Welt in den verschiedensten Lesarten versprochen wird. In der Apokalypse des Baruch L. 22 heißt es zum Beispiel: Die Männer aller Nationen sollen Israel untertan sein, jedoch diejenigen, die über euch geherrscht haben, sollen durch das Schwert vertilgt werden. Die unheilvolle Tätigkeit der ernsten Bibelforscher, die von Juden in Amerika mit großen Geldmitteln ausgestattet werden, beweist, dass die geistig Unmündigen heute noch durch solche Bibelsprüche betört werden. Die Juden beteuern, sie hätten weder geheime Ziele noch eine geheime Leitung. Nach der Zerstörung Jerusalems wäre ihr Volk in alle Winde zerstreut worden und hätte jeden politischen Zusammenhang verloren. Richtig ist davon nur, dass sie zum größten Teil aus Palästina auswanderten und sich unter die Kulturvölker mischten. Zu Beginn unserer Zeitrechnung bildete der Sanhedrin die leitende Stelle der Judenschaft. Wir hören von ihm zum ersten Male nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in den Jahren 170 bis 106 vor Christus. Sein Ansehen und seine Macht erstreckten sich über alle Gebiete der Gesetzgebung, des Rechts, der Verwaltung und des Tempeldienstes. Er legte das Gesetz aus und bildete den obersten Gerichtshof in allen Rechtsfragen. Er bestand aus 71 Mitgliedern, welche die drei jüdischen Stände jener Zeit vertraten: die Priester, die Schriftgelehrten und die Ausleger des Gesetzes. Zu den Mitgliedern wurden in der Regel die alten Häupter der jüdischen Stämme und der großen Familien gewählt. Als die Juden zuerst in den Jahren 70 durch Titus und 135 unter Hadrian aus Palästina vertrieben wurden, zogen die meisten von ihnen nach Ägypten, Italien und Spanien, um dort als Ferment der Dekomposition erfolgreich zu wirken. Das Haupt dieses Teils der Judenschaft blieb aber in Palästina. Der Patriarch von Judäa hatte sein Hauptquartier abwechselnd in Jaffa oder in Tiberias. Die Patriarchen wirkten je nach der Haltung der römischen Kaiser gegenüber den Juden offen oder heimlich. Als Kaiser Theodosius ihnen im Jahre 429 verbot, Steuern aufzulegen und zu erheben, verschwanden die Patriarchen aus der Geschichte. Sie entstammten alle dem Stamme Levi. Ein anderer Teil der Judenschaft hatte den Wanderstab nach Osten gerichtet. Er nistete sich in Syrien, Armenien, Babylon und Persien ein. Nach Angabe der Rabbis war dieser der auserwählte Teil des Volkes, die Gesellschaft, die sich als Nachkommen von David betrachteten. Während jene Juden, welche die Länder am Mittelmeer heimsuchten, Westjuden genannt wurden, nannten sich diese Ostjuden. Ihre Häupter, die sämtlich dem Hause Davids entstammten, nannten sich Fürsten der Gefangenschaft oder der Verbannung. Jüdische Schriftsteller behaupten, die Patriarchen von Judäa wären lediglich die Untergebenen dieser Fürsten der Gefangenschaft gewesen. Die jüdischen Fürsten wohnten in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in Babylon. Ihre Bedeutung ergibt sich schon daraus, dass der babylonische Talmud unter ihrer Herrschaft geschrieben, verbreitet und von der ganzen Judenschaft anerkannt wurde. Wie immer, wenn es den Juden zu gut geht, überhoben sich die Fürsten der Gefangenschaft so stark, dass der Kalif endlich beschloss, die Judenfrage zu lösen. Da er nicht vom Humanitätsbazillus durchseucht war, so machte er kurzen Prozess. Er schloss die jüdischen Akademien, vertrieb die Schriftgelehrten und verurteilte den Fürsten der Gefangenschaft, Ezechias, 1005 zum Tode. Die Juden zogen sich infolge dieser unfreundlichen Behandlung aus Babylon zurück, ein Teil wanderte nach Arabien, der andere aber beglückte Spanien und Frankreich mit seiner Gegenwart. Nach jener Zeit verschwinden die Fürsten der Verbannung aus der Geschichte. Sie haben aber in den verschiedensten Städten, wo sie längere Zeit tätig waren, Spuren hinterlassen. Das gilt für Smyrna, Alexandrien, wo der Mutterorden des B'nai B'rith-Ordens einst geblüht haben soll, für Saloniki, Litauisch-Brest und Konstantinopel. Über die Bedeutung, welche die Judenschaft dem Fürsten der Verbannung beilegte, ist eine Urkunde in die Hände der Nichtjuden gefallen, die ich bereits in der vierten Auflage abgedruckt habe, der Judenbrief von Toledo. Die schamlose Ausbeutung Spaniens hatte bewirkt, dass schon 1391 alle Juden aus dem Lande gejagt wurden, die sich nicht taufen ließen. In völliger Verkennung der jüdischen Eigenart glaubte die spanische Regierung, der Jude würde sich ändern, sobald er dem unmittelbaren Einflusse des talmudischen Giftes entzogen würde. Sie berücksichtigte ebenso wenig wie die späteren Judenbekehrer, dass Blut dicker ist als Taufwasser. Im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts fingen auch Portugal und die Provence an, die Juden zu bekehren oder zu vertreiben. Im Jahre 1480 trat das Ketzergericht unter Thomas von Torquemada in Tätigkeit. In dieser Zwangslage bat der Rabbi von Arles am 13. Schewat 1489 in Konstantinopel, wo damals das jüdische Hauptquartier lag, um Verhaltensmaßregeln. Sein Brief und die Antwort darauf liefern ein Zeugnis dafür, dass sich die Judenschaft in den letzten 500 Jahren nicht geändert hat. Der erste Brief wurde in provenzalischer, der zweite in spanischer Sprache abgefasst. Ich benutze die französische Übersetzung. Danach wurde der Brief des Rabbis von Arles am 13. des Sabbat und die Antwort des Fürsten der Juden am 21. des Kasselö 1489 geschrieben. Die Juden rechneten damals wie auch jetzt noch nach Mondmonaten und Mondjahren. Die europäischen Kulturvölker zu jener Zeit dagegen mit den julianischen Sonnenjahren, das die Russen bis zum Umsturz beibehalten haben. In diesen Briefen wird der jüdische Monat und das europäische Jahr angegeben. Ich habe sinngemäß die Worte Sabbat gleich Schewat und Paslö gleich Kislev gesetzt. Das hebräisch geschriebene Wort Schewat enthält nur die Mitlaute S, B und T. Kislev hat die Mitlaute K, S, L, W. Danach wäre die Anfrage am 13. Januar oder Februar, die Antwort am 21. November oder Dezember erfolgt. Die Zwischenzeit von mindestens 10 Monaten erscheint mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des Gegenstandes zwar lang, man muss jedoch berücksichtigen, dass jene Zeit nicht über alle Verkehrsmittel der Gegenwart verfügte. Die Flugzeuge hatten sich noch nicht bewährt, das glückliche Zeitalter des Dampfes und der elektrischen Wellen lag in nebelhafter Ferne. Nachrichten konnten deshalb nur mit der leidlich zuverlässigen Post oder mit Segelschiffen versandt werden. Die Juden waren aber viel zu misstrauisch, als dass sie Staatsgeheimnisse solcher Beförderung anvertraut hätten. Sie bedienten sich lieber mosaischer Boten, die in der Verkleidung von Betteljuden oder Hausierern eine unauffällige Verbindung unter der gesamten Judenschaft unterhielten. Ich lasse nun die Briefe folgen. Ehrenwerte Juden, seid gegrüßt und unserer Ergebenheit versichert. Wir bringen zu eurer Kenntnis, dass der König von Frankreich, der wiederum Herrscher der Provence geworden ist, uns durch öffentlichen Ausruf vor die Wahl gestellt hat, zum Christentum überzutreten oder sein Land zu verlassen. Die Bewohner von Arles, Aix und Marseille wollen unser Eigentum an sich reißen, sie bedrohen unser Leben, zerstören unsere Tempel und bereiten uns großen Kummer. Wir wissen nun nicht recht, was wir tun müssen, um im Geiste des Gesetzes Mose zu handeln, deshalb wenden wir uns an eure Weisheit mit der Bitte, zu befehlen, was wir tun sollen. Schabor, Rabbi der Juden von Arles, am 13. Schewat 1489. Die Antwort aus Konstantinopel lautet: Vielgeliebte Brüder in Mose, wir haben euren Brief erhalten, in welchem ihr uns von den Beklemmungen und Missgeschicken Mitteilung macht, die ihr erdulden müsst. Die Nachricht hat uns ebenso starken Kummer bereitet wie euch. Der Große Rat und die Rabbis geben euch nun folgende Weisungen. Ihr berichtet, der König von Frankreich wolle euch zwingen, zum Christentum überzutreten. Tretet über, da euch keine Wahl bleibt, aber bewahret das Gesetz Mose in euren Herzen. Ihr berichtet, man zwänge euch, auf euer Eigentum zu verzichten. Erziehet eure Kinder zu Händlern, damit sie nach und nach die Christen ihrer Habe berauben. Ihr berichtet, man trachte euch nach eurem Leben. Macht eure Kinder zu Ärzten und Apothekern, damit sie den Christen das Leben nehmen. Ihr berichtet, man zerstöre eure Tempel. Sorget dafür, dass eure Kinder Domherren und Geistliche werden, damit sie die christlichen Kirchen zerstören. Ihr berichtet noch von anderen Plackereien. Lasst eure Kinder Advokaten und Notare werden, lasst sie sich in alle Staatsangelegenheiten mischen, damit sie schließlich die Christen unter euer Joch beugen, damit ihr die Welt beherrscht und euch an ihnen rächen könnt. Befolget diesem Befehl, den wir hiermit erteilen. Die Erfahrung wird euch lehren, dass ihr trotz eurer Unterdrückung schließlich doch zur Macht gelangen müsst. VSS, VFF, der Fürst der Juden von Konstantinopel, am 21. Kislev 1489. Von dem Briefe der Juden von Arles war eine Abschrift in einer alten Abtei in der Provence aufbewahrt worden. Eine weise Fügung spielte dem Bücherwarte der Bücherei von Salamanca den Brief auf der Suche nach anderen Urkunden in Toledo in die Hände. Wahrscheinlich gelangte er als Rundschreiben an alle großen Judengemeinden in Spanien, Portugal und der Provence, wo zu jener Zeit die Hauptmacht der westeuropäischen, sephardischen Judenschaft saß. Ein Edelmann Navarras, genannt Julian de Medrano, veröffentlichte beide Briefe in einem spanischen Buche, La Silva Curiosa, 1583 in Paris. Später erschienen sie wieder in einem Werke, La Royale Couronne des Rois de Arles, Didier AMM les Consuls et Gouverneurs de Ville, von J. Bonis gedruckt in Avignon 1640. Im Jahre 1880 wurden die Briefe in La Armana Provençaux abgedruckt. Im selben Jahr erschienen sie in der Revue des Etudes Juifs, die 1880 unter der Gönnerschaft des Barons James Rothschild entstanden waren. Coupin Albancelli nahm sie schließlich in sein Werk La Conjuration Juive contre le Monde Chrétien auf, das in Paris im Verlage von La Renaissance Française, Société d'Editions 52, Passage de Panorama erschienen war. Ich benutze die 14. Auflage 1909, die mir ein dänischer Gesinnungsfreund zur Verfügung stellte. Aus dem Alten Testament schwebte dem Verfasser der Richtlinien wohl hauptsächlich der Gesetzgeber Mose vor. Er lehnte sich ferner an Moses ben Maimon, Maimonides, an, der im 12. Jahrhundert lebte. Ferner an Manasseh ben Israel, der im 17. Jahrhundert von Holland aus für die Wiederzulassung der aus England vertriebenen Juden eintrat. Die letzte Fundgrube nächst dem Alten Testamente bildeten die Schriften Spinozas, denen er seine Vorstellungen vom jüdischen Zukunftsstaate und seine Betrachtungen über Recht und Macht entnahm. Wessely und Moses Mendelssohn erwähnte ich bereits, Abraham Geiger, Isnai Bernays und Moses Hess, der eigentliche Gründer des Zionismus, müssen hier genannt werden. Maurice Joly, geborener Moses Joel, schließt die Reihe. Im November werden es 4 Jahre, dass die Protokolle von Nilus an den VUJ gelangten. Die Kultur ist inzwischen in allen Kulturstaaten tief gesunken und schwachmütige Menschen reden schon vom völligen Untergang der abendländischen Kultur. Ich gehöre nicht zu diesen Schwarzsehern, bin vielmehr davon überzeugt, dass die Kulturvölker dieses Läuterungsprozesses bedurften. Wer Vertrauen zur Zukunft gewinnen will, darf freilich nicht die Weltgeschichte mit den Kriegserklärungen 1914 oder gar mit dem Zusammenbruch unseres Kaiserreichs an jenem unglückseligen Novembertage beginnen lassen. Er muss vielmehr die Jahrhunderte und Jahrtausende an seinem inneren Auge vorüberziehen lassen und nach den Ursachen forschen, welche den Aufstieg und Niedergang der Kulturvölker zur Folge hatten. Dann wird er stets erkennen, dass Heldennatur und ganze Völker in kurzer Zeit zu ungeahnter Höhe führten, dass dagegen die Herrschaft der Mehrheit stets der Anfang vom Ende war. Er wird ferner erkennen, dass der Jude stets das Ferment der Dekomposition, wie Mommsen in seiner römischen Geschichte sagte, als Spaltpilz, wie wir uns ausdrücken, gewirkt hat und weiter wirkt. Das haben einsichtige Männer zu allen Zeiten erkannt. Fast alle Hochgeister haben sich darüber scharf ausgesprochen. Wenn es trotzdem bis jetzt nicht gelungen ist, die jüdische Gefahr zu beseitigen, so lag das an verschiedenen Ursachen. Die Kulturvölker wollten die Judenfrage häufig lösen. Es konnte ihnen aber nicht gelingen, weil sie die jüdische Eigenart nicht verstanden. Sie glaubten, jedes Volk könne die Judenfrage für sich lösen, während nur ein gemeinsames Verfahren aller Länder, in die jener Spaltpilz eingedrungen ist, Erfolg haben kann. Die Wirtsvölker glaubten unter dem Einflusse der Geistlichkeit, der Jude verlöre seine gefährlichen Eigenschaften mit der Taufe. Dieser Glaube wurde Spanien und Portugal einst verhängnisvoll. Die Wirtsvölker begreifen nicht, dass das Alte Testament der Hebräer niemals als Grundlage für eine christlich-sittliche Weltanschauung gelten darf, dass der Jude durch die Übernahme seines Gesetzbuches in die christliche Kirche einen Schutzbrief erhalten hat. Die Wirtsvölker haben ferner unter dem Einflusse der freimaurerischen Humanität und Aufklärung den Juden die Emanzipation ohne jede Sicherheit gewährt. Die Wirtsvölker erkennen nicht, dass es nicht nur gilt, die jüdische Überhebung zu bekämpfen, sondern mehr noch den jüdischen Geist, der in breite Schichten ihres Volkskörpers eingedrungen ist. Wer aber wachsamen Auges die Vorgänge in anderen Ländern verfolgt, muss erkennen, dass das Verständnis für die jüdische Gefahr in allen Kulturstaaten wächst. Ich erwähnte schon die Äußerungen der Times über die Pax Judaica und das Vorwort in The Jewish Peril. In den Zeitschriften The Hidden Hand, welche die Judaic Publishing Company in London herausgibt, und im Plain English von Lord Douglas wird eine Sprache geführt, die an Deutlichkeit und Verständnis nichts zu wünschen übrig lässt. La Vie France des tapferen Urbain Goyer und die Revue Internationale erklärten bereits, dass lediglich die internationale Judenschaft den Krieg angezettelt hätte. Und Goyer setzt hinzu, man solle ihr die von den Wirtsvölkern ergaunerten Milliarden wieder fortnehmen und damit die Kriegsschulden bezahlen. Die nordischen Länder zeigten vor dem Kriege nur geringes Interesse für die Judenfrage, weil es Juden dort noch nicht gelungen war, in wichtige Staatsstellungen einzudringen und eine ausschlaggebende Rolle im Wirtschaftsleben zu spielen. Immerhin hatte E. Saxland bereits 1910 seine vortreffliche Schrift J. der Okoyim veröffentlicht, von der kürzlich die 3. Auflage erschienen ist. Der große Strom von Ostjuden, der sich schon während des Krieges und noch stärker nachher über die nordischen Länder ergoss, hat das Verständnis für die Judenfrage dort inzwischen geweckt. Ähnlich liegt es in der Schweiz, wo die Juden das Bankwesen an sich gerissen haben und an allen Kurorten die Eigenschaften entfalten, welche Walter Rathenau in seinen Impressionen unter Höre Israel meisterhaft schildert. In Italien, das von allen Kulturländern wohl am meisten verjudet ist, macht sich auch schon eine schwache Gegenströmung bemerkbar, ebenso in Holland, das früher keine Judengegnerschaft kannte. Russland, das die jüdische Gefahr seit Jahrzehnten klar erkannt hatte, ohne jemals die richtigen Mittel dagegen anzuwenden, ist dem jüdischen Hasse in einer Weise zum Opfer gefallen, über die selbst der schärfste Judengegner staunt. Wohl hört man, dass das Volk auf dem Lande und in kleinen Orten sich an seinen Peinigern gerecht hat, aber im Allgemeinen ist das russische Volk durch jahrelangen Hunger so zermürbt, dass es jede Widerstandsfähigkeit einstweilen verloren zu haben scheint. In Ungarn hat die Schreckensherrschaft des Bluthundes Béla Kun Wunder gewirkt. Die Regierung hat dort tatsächlich mit Ausnahmegesetzen gegen die Juden begonnen, allerdings scheint der Eifer schon etwas erkaltet zu sein. Die völkischen Kreise in Österreich haben die Judengefahr seit Jahrzehnten richtig bewertet. Leider haben sie nicht verhindern können, dass ihr Vaterland unter jüdischer Herrschaft seufzt. Außerordentlichem Verständnisse begegnet man in Polen. Man kennt dort den Ostjuden mit allen Eigenschaften, die den Schrecken der Kulturwelt bilden. Nichts hat dem Ansehen des Deutschen Reiches während des Krieges in Polen mehr geschadet als die Tatsache, dass unsere Verwaltung mit Juden durchsetzt war. In der Tschechoslowakei und in den Balkanländern beginnt ebenfalls das Verständnis für die jüdische Gefahr. Völlig erwacht ist es in der Türkei und unter den Arabern. Zu Tausenden strömen die Juden aus Palästina nach Polen zurück, weil die Araber ihre Überheblichkeit nicht dulden. In allen Ländern ist gleichzeitig die Einsicht vorhanden, dass die Judenfrage nur zwischenstaatlich gelöst werden kann. Die Richtlinien der Weisen von Zion haben dazu ganz erheblich beigetragen und werden hoffentlich weiterwirken. Die Judenblätter berichten schon angstvoll von einer internationalen Verständigung über die Judenfrage, von der sie mit Recht eine wesentliche Einschränkung ihrer Machtfülle erwarten. Wir völkischen Deutschen müssen daher einer gütigen Vorsehung dankbar sein, die uns den Weg zur Rettung zeigte, da alles verloren schien. Gottfried Zurbeek.